Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, meine Parteigenossen. Ich werde mich am heutigen Abend erst so allmählich daran gewöhnen müssen, vor diesem alten Forum zu sprechen. Im Laufe der Jahre wird man nicht nur klug und weise, sondern man nimmt vor allem sehr viel von den Gepflogenheiten seiner Umgebung an. Nun hat mich das Schicksal dazu bestimmt, in den letzten 5 Jahren mich in einer wenigstens äußerlich sehr vornehmen Umgebung bewegen zu dürfen. Man spricht dort nicht immer das aus, was man denkt. Früher war meine Stärke darin, nie etwas anderes zu denken, als was ich redete. Ich muss also jetzt wieder versuchen, mich in diese alte Zeit zurückzulegen. Ich habe vor wenigen Tagen von einer anderen Stelle aus versucht, ganz groß ein Bild dessen zu zeichnen, was wir im Jahr 1918 vorfanden. Ich brauche das hier nicht mehr zu wiederholen. Die Detailschilderung ist in diesem Kreis auch nicht notwendig, denn alle, die sich hier befinden, haben diese Katastrophe damals nicht nur miterlebt, sondern vor allem mitempfunden. Hätten Sie das nicht, wären Sie nicht zu mir gekommen. Es sind lauter Menschen, die damals litten unter den Eindrücken und unter den Erscheinungen des deutschen Zusammenbruchs. Ich selber war ja auch so ein Leidender. Und in der Zeit von 1918 bis 1920, da kristallisierte sich in meinem Kopf allmählich das Programm der Partei heraus. Es gab später viele, die sagten, das ist gar nichts Neues, was sie damals proklamierten. Das haben andere auch schon gedacht. Daran zweifle ich nicht. Ich glaube überhaupt, dass es gar keinen Gedanken auf der Welt gibt, der nicht schon einmal von jemandem gedacht wurde. Wir werden nicht alle Gedanken verwirklicht. Und ich habe es mir zur Aufgabe gestellt, bestimmte Probleme und nicht nur gedanklich, geistig oder auch wissenschaftlich zu behandeln, sondern sie nun praktisch anzufassen und bestimmte Aufgaben nun auch nicht nur zu stellen, sondern auch zu verwirklichen, Ziele zu erreichen. Vieles von dem, was in unserem Programm damals stand oder was ich in diesem Saal vor 18 Jahren an dem heutigen Tag verkündete, vieles von dem ist vorher schon längst gedacht worden. Vieles von dem haben andere vor uns schon längst als richtig, sogar als notwendig empfunden. Allein, es ist bis dorthin noch nicht gelungen, diese Einzelerkenntnisse in ein geschlossenes politisches Glaubensbekenntnis zu bringen, in ein System zu verwandeln. Ja, darüber hinaus, diese Erkenntnisse in eine ganz geschlossene Weltanschauung hineinzufügen und nun zum politischen Programm einer Partei zu erheben und Zug um Zug zu verwirklichen. Das ist vordem noch nicht unternommen worden und ist auch bisher noch nicht gelungen. So war das, was wir damals gründeten, eben doch eine neue Partei. Und zwar eine Partei, die man vielleicht am besten bezeichnen kann mit dem Wort eine konservativ-revolutionäre Partei. Das heißt, sie hat im Grunde genommen sehr alte, ja ewige Gedanken mit sehr modernen und fortschrittliche Methoden zu verwirklichen gesucht. Die Methoden, und die haben unsere Gegner zu weit angetan, die bezeichnete ich deshalb und bezeichne ich als fortschrittlich, weil sie der Zeit entsprachen, weil sie aussichtsvoll zu sein schienen, zum Unterschied der aussichtslosen Methoden gewisser anderer Patrioten, die auch nicht das Schlechteste gewollt hatten, die es aber sehr schlecht anfingen, wenigstens für eine Zeit, Wenn man nicht imponieren konnte mit den bürgerlichen Phrasen, wie wir sie alle kennen von Friedrich Schiller und so weiter, sondern wenn man nur imponieren konnte mit einer wirklichen Tat, mit einer brutalen, rücksichtslosen Entschlossenheit. Als ich hier herauftrat zum ersten Mal, da hat sich ja diese rücksichtslose Entschlossenheit sofort bewähren müssen. Denn ich bin ja beileibe nicht mit einem jubelnden Beifallsgeschrei begrüßt worden, sondern es war ein ganz kleines Häufchen von Menschen, die glaubten damals an mich und an die Bewegung vor allem oder an das, was ihnen von der Bewegung bekannt geworden war. Aber die überwältigende Mehrzahl der Menschen, die damals in dem Saal waren, die waren ja ganz konträr eingestellt. Die hassten das. Und es musste sich damals zum ersten Mal gleich zeigen, in der Art unserer Kampfführung, ob wir nun in der Lage sein würden, in der Zukunft unsere Auffassungen wirklich durchzusetzen oder nicht. Und das ging natürlich etwas robust her, wie wir überhaupt damals nicht salonfähig ausgesehen haben. Aber das war zeitbedingt, war wirklich, war notwendig. Nur so konnten wir überhaupt hoffen, mit unseren neuen reformatorischen Auffassungen allmählich etwas Boden zu gewinnen. Denn es waren schon ganz revolutionäre Auffassungen, die wir vertraten. An die Stelle aller dieser Gedankengänge marxistischer oder bürgerlicher Welt, die in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen immer bestimmte Theorien oder Dogmen stellten, da stellten wir anstelle dessen in den Mittelpunkt all unserer Betrachtungen hinein das Wesen eines Volkes an sich, seine blutbedingte Bestimmung, seine Herkunft und seine ihm wahrscheinlich vom Schöpfer zugewiesene Mission. Wir stellten hinein die ewige Bedeutung des Bodens, des Lebens, Raums. Wir stellten dann weiter hinein die Bedeutung des Auslöseprozesses durch den Kampf als den wirklich währenden gestaltenden Faktor. Und endlich, wir stellten hinein an die Stelle aller dieser Auffassungen von demokratischen Majoritätsentscheidungen und so weiter, die Bedeutung des ewig Persönlichen, der Verantwortung, der Verantwortungsfreudigkeit, überhaupt die Auslöse der Person aus dem Kampf. Das spricht sich heute sehr leicht aus, aber als ich das damals proklamierte, da saßen hier ja nicht Leute, die durch eine 10- oder 15-jährige Schule des Nationalsozialismus gegangen waren, sondern da schrie man in dem Saal herin von Internationalismus, von Marxismus, von Demokratie, von Liberalismus und ähnlichem Zeug mehr. Das waren damals die Auffassungen. Dagegen musste man nun die neue Welt und Ideen erst durchsetzen, und zwar durch den Kampf. Und die andere Welt schrie, wo sie auch kämpfte, das war sehr brutal, aber fortgesetzt vom Pazifismus, sie schrie die Waffen nieder, nie wieder Krieg und so weiter. Sie sind auch absolut für einen ewigen Frieden, aber für einen ewigen Frieden, der doch letzten Endes in der Kraft ruht, weil wir der Überzeugung sind, dass nur in der Kraft das eigene Recht liegt und dass die Welt Schöpfer und der Schöpfer der Welt nur dem das Recht zum Leben gibt, der stark genug ist, sich das Leben auch zu behaupten und zu bewahren. Es waren revolutionäre Auffassungen. Heute natürlich sind sie Gemeingut einer Nation, aber damals war das nicht der Fall. Es war ein kleiner Haufen, der diese Auffassungen damals vertrat. Und ich hatte die Ehre und die Freude, der Führer dieses Haufens zu sein. Und ich führte nun diesen verwegenen Kampf, der um alles ging, aber auch gegen alles gehen musste. Ich führte diesen Kampf damals als einen Kampf, der sich ohne Kompromiss, ohne jede Rücksicht auf andere, die etwas Gleiches oder Ähnliches wollten, den Sieg erringen sollte. Das heißt also, ich war damals entschlossen, mit jener bürgerlichen Auffassung zu brechen, die sagte, man nehme Verschiedenes zusammen und vereine das und dann wird etwas ganz Starkes daraus. Ich war der Überzeugung damals, dass das Verschiedene gebrochen werden muss zugunsten eines Einzigen. Etwas muss übrig bleiben. Dieses Letzte, was dann übrig bleibt, wird allein fähig sein, die Geschichte des deutschen Volkes wirklich erfolgreich zu gestalten. Und nicht diese bürgerliche Auffassung konnte recht haben, die sagte, man nehme, was da ist, man vereinige das dann in Konferenzen oder in Tagungen, gebe ein Dach darüber, als sogenannter Arbeitsverein oder als Arbeitsgemeinschaft, wie man damals meistens sagte, Und wenn man so eine Arbeitsgemeinschaft der verschiedensten, absolut gegeneinander arbeitenden Verbände hat, dann ergibt das etwas, was fähig ist, das deutsche Geschick zu meistern. Wir haben immer nur erlebt, dass sich unter diesen Arbeitsgemeinschaften, überhaupt unter diesen Zusammenfassungen, all das vergroß, was denn unfähig war zum Leben, was nicht stark genug gewesen war, sich durchzusetzen. So war es schon eines unserer ersten Ziele, mit dieser bürgerlichen Auffassung der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft nach dem Motto, wir wollen seinen einig Volk und Brüdern, mit dieser bürgerlichen Methode zu brechen und sie zu beseitigen und an ihre Stelle das nationalsozialistische Prinzip zu setzen. Es kann nur ein einziger Gedanke Deutschland herrschen und nur ein einziger Wille kann Deutschland dirigieren und nur eine einzige Bewegung kann Deutschland führen. Es ist unmöglich, dass sich von 10 oder 12 Seiten ausgeht. Und dieser neue Wille kann sein Mandat nicht bekommen durch irgendeine Vorstandssitzung einer Arbeitsgemeinschaft, sondern er kann das Mandat bekommen vom Volke selbst. Das heißt, im Namen aller hat dieser Betreffende oder hat die Betreffende Bewegung zu sprechen. Das bricht sich auch wieder heute sehr leicht aus. Das war aber nicht so einfach damals, denn das waren ja alles nur Pläne, das waren Vorstellungen, Gedanken, die sich gegen das Herkömmliche richteten. Und das Schwierigste dabei war, dass die Leute, die so weltbewegende Gedanken hatten, von niemand gekannt wurden. Das war das Tragischste. Ich ging damals herum, gefühlt mit weltbewegenden Ideen, aber das wusste ja doch niemand. Und die wussten, zweifelten daran. Oder andere wieder, die hielten mich überhaupt für verrückt. Die sagten, Gott, ein Kriegsverletzter, einer von denen, die eben damals auch etwas zu viel bekommen haben. Das war die Auffassung. Und so war dann die erste Phase dieses Kampfes überhaupt, andere auf sich aufmerksam zu machen. Das war sehr schwierig. Das war nicht leicht. Heute natürlich, wenn ich heute spreche, dann hören von vornherein so viele Millionen zu. Aber damals war das sehr peinlich, wenn man in einen Saal hineinging, in dem man so 400, 500 Menschen vermutete und es waren plötzlich nur 11 oder 15 drinnen. Damals war das nicht so einfach, auch nur zu 100 Leuten zu reden. Es war ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Und man musste damals zu allen möglichen bedenklichen Mitteln greifen, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Man musste manches Mal auch etwas Krach schlagen, etwas Skandal machen, irgendjemand sogar verprügeln. Das war ganz gleichgültig. Aber man musste die Aufmerksamkeit erregen. Es musste allmählich blitzen. Denn die ersten Anhänger waren ja gewonnen, aber nun musste man aus diesem Kreis heraustreten. Und die Kundgebung vor 18 Jahren hier dient ja auch zu dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen. Deshalb haben wir damals auf diese roten Plakate geschlagen, die die Freunde von der kommunistischen und der marxistischen und spartakistischen Front als eine Beleidigung ihrer heiligsten Rechte ansahen. Deshalb nahmen wir diese blutroten Plakate mit diesen aufreizenden Überschriften, die die anderen so beleidigten und verletzten. Das taten wir alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und Gott sei Dank, die kamen ja auch dann hier herein. Und nachdem sie sich hier zum Teil nicht mit allem einverstanden erklärten, sondern das sprengen wollten, da wurden sie mit brachialen Mitteln zu Bahn getrieben. Und das geschah auch alles, um letztendlich Aufmerksamkeit zu erringen. Um das Auge von immer mehr Menschen auf eine Bewegung hinzuleiten, die entschlossen war, die deutsche Frage, wenn notwendig, so oder so zu lösen und die vor gar nichts dabei zurückschreckte. Das war das Ärgste, was notwendig war. Wenn ich darüber spreche, dann möchte ich heute so rückblickend sagen, die erste Phase der Eroberung der allerersten Anhänger dauerte so von 1919 bis 1920. Da waren wir so ein ganz kleines Häufchen Menschen. Dann setzte die zweite Phase ein, diese Phase, die darin bestand, mit allen Mitteln, kostet was es kosten sollte, zunächst die engere Heimat auf uns aufmerksam zu machen. Diese Phase, die begann eigentlich im Jahr 1920, und war so 1921 im Allgemeinen schon sehr erfolgreich fortgeschritten. Damals kannte man uns schon. Man sagte in München, das seien also diese Raudis, diese Elemente, sagte man meistens, die Elemente der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei. Man sagte auch, dass man mit diesen Elementen besser nichts zu tun haben sollte und so weiter. Das war gut und war sehr richtig. Jedenfalls, die Partei hat sich in diesem einen Jahr in dieser Stadt allmählich einen Namen gemacht. Der war nicht anständig, das weiß ich, das war aber ganz gleichgültig. Denn darüber konnte es damals ja keine Einigung geben. Was die anderen als anständig bezeichnet, war in unseren Augen unanständig feige. Und was für uns anständig war, war in den Augen der anderen rüppelhaft oder ungezogen oder irgendwie so etwas. Dann kam eine weitere Phase, nämlich die Ausprägung des Wesens und des Charakters unserer Partei. Das spricht sie auch heute leicht aus. Aber in dieser Zeit des allgemeinen Zerfalls unseres Volkskörpers eine Bewegung aufzubauen, bei der allmählich Hunderttausende lernen, einheitlich zu denken, Hunderttausende lernen, nach einem Willen zu marschieren, ihre eigenen Auffassungen unterzuordnen, Disziplin zu üben und so weiter. Das alles ist nicht so einfach gewesen. In den Jahren 1921 bis 1922 ist dieser Prozess hier so weit erfolgreich fortgeschritten, dass eigentlich so langsam sich das Gesicht der Partei, der Nationalsozialistischen Partei, zu zeichnen begann, abzuheben begann von der Umwelt. Man wusste auch immer dann von vornherein schon, das sind Nationalsozialisten. 1922 sind wir zum ersten Mal auch aus unserem engeren Kreis hinausgetreten. Nachdem wir erst in München ständig die Straße eroberten, gingen wir nun aus München hinaus in das übrige bayerische Land hinein. Und als wir in Koblenz auftraten, da konnte man schon sagen, das sind Nationalsozialisten, etwas ganz Neues im politischen Kampf, was man bis dahin noch nicht gekannt hat. Dann kam eine weitere Phase dieses Kampfes. Ich möchte sagen, so 22 auf 23. Der Kampf gegen die Indolenz, der war nun ziemlich vorbei. Immer mehr Menschen passten auf die Partei auf. Auch der Kampf gegen die Lächerlichkeit war zum Teil doch schon entschieden, denn das Lächerlichmachen zog nicht mehr. Es begann aber nun der Kampf gegen eine fortgesetzlich steigende Flut von Lügen und Verleumdungen. Und endlich der Kampf gegen den Terror. Und zwar gegen den planmäßigen Terror nicht nur parteipolitischer Gegner, sondern auch gewisser Staatsstellen. Das ganze Jahr 22 auf 23 war davon erfüllt. 23 endlich führte dieser Kampf zum Kampf gegen den damaligen Novemberstaat an sich. Wie nahe wir uns damals am Sieg glaubten, das wissen Sie alle. Wie groß die Niedergeschlagenheit war auch, wie fanatisch der Wille, das Zusammengeschlagene sofort wieder aufzubauen. Das hatten sie erlebt und haben sich selbst diesem Willen wieder angeschlossen. Und so ist dann der größte Zusammenbruch in der Geschichte der Partei eigentlich der Beginn des größten Aufbruchs geworden. Ein von unseren Gegnern in einer wahnwitzigen Verblendung aufgezogener Prozess hat nur mitgeholfen, die Ideen der Bewegung wie durch eine Explosion über ganz Deutschland zu verbreiten. Und während wir in die Festung marschierten, marschierte die nationalsozialistische Idee siegreich über die deutschen Lande hinweg. Dann kam endlich eine weitere Phase, es war der Kampf oder die Umstellung zum Kampf mit legalen Mitteln. Auch das spricht sich heute leicht aus. Es war aber damals sehr schwer. Manche meiner Anhänger haben es nicht begriffen. Manche sind gegangen. Und doch, diese Umstellung war notwendig. Es war geboten im Jahr 1924, Klarheit zu gewinnen, dass der Kampf mit der brachialen Gewalt keine Aussicht mehr besaß. Der damalige Staat hatte sich so sehr gefestigt, dass ein Versuch, ihn mit brachialen Mitteln zu stürzen, fehlschlagen musste. Es blieb dann nur der andere Weg, das war der Weg der legalen Eroberung der Macht. Und auch hier konnten nun keine halben Entschlüsse gefasst werden. Das heißt, nicht heute so, morgen so, oder halb so und halb so, sondern auch hier konnte es nur das entweder oder geben. So wie wir bis zum Jahr 23 entschlossen waren, die Gewalt mit brachialer Gewalt zu erobern, das heißt, jede parteipolitische Wahl ablehnten, jede Parlamentswahl ablehnten, keine Kandidaten abstellten, keinen Mann von uns wählen ließen, sondern entschlossen waren, mit brachialer Gewalt den Staat zu zertrümmern. So waren wir von dem Moment an nun entschlossen, mit legalen Mitteln, und zwar 100% legalen Mitteln, um die Gewalt im Staat zu erobern. Eine gewaltige Umstellung. Für so nationalsozialistische Raubeine, wie ich sie damals besaß, war das nicht einfach. Und manches Mal ging der Mund in ganz anderen Gebieten spazieren, als die Verfassung das zuließ. Wie so oft konnten wir erleben, dass brave Parteigenossen damals glaubten, legal zu sein, während sie in Wirklichkeit noch vollkommen in ihrer revolutionären Fahrbahn sich befanden. Manche hatten dann Gelegenheit, über die Diskrepanz zwischen ihrer offiziellen Verpflichtung und ihren zu lauten Worten im Gefängnis nachzudenken. Aber im Allgemeinen hat so langsam die Bewegung gelernt, tatsächlich diese neue Waffe anzuwenden. Und dann kam endlich eine weitere Phase. Von, ich kann sagen, 25 bis 28 hatten wir einen Kampf nach zwei Richtungen zu führen. Erstens, der Kampf um die Hegemonie innerhalb der völkischen Gruppen und Parteienwelt. Und zweitens, einen Kampf gegen das belastende Wort Splitterpartei. Denn Sie wissen ja selbst, dass damals in Deutschland noch eine ganze Reihe von Verbänden und Vereinigungen herumplanierten, die sich alle auch als so völkische Rettungsvereine darstellten. Auch Bayern ist davon nicht verschont geblieben. Im Übrigen Deutschland ist gleich, Großdeutsche Freiheitspartei und so weiter. Wir wollen keine alten Wunden aufrecken. Das eine ist aber sicher. Es musste auch hier eine Bewegung sich als die alleinig völkische durchsetzen. Es konnte auch hier nicht der Grundsatz anerkannt werden, dass auf dem Wege einer Arbeitsgemeinschaft völkischer Verbände vielleicht jemals die Rettung der Nation zu erzielen sein würde. Sondern wir mussten uns zur Erkenntnis vorringen, dass auch hier eine Bewegung ziehen sein musste. Und das musste sich dann eben herausstellen. Im Jahr 28, mit der damaligen Wahl, waren in Wirklichkeit die sonstigen völkischen Gruppen und Parteien praktisch erledigt. Sie waren wohl als zerbrochen. Besonders hier in Bayern gingen wir als die alleinigen Sieger hervor. Aus dem bayerischen Landtag verschwand die deutsch-völkische Freiheitsbewegung restlos hinaus. Mit anderen Worten, der Nationalsozialismus hat mit dem Jahr 28 eigentlich die ausdrückliche Führung in der sogenannten völkischen Ideenwelt errungen. Vom Jahr 28 bis zum Jahr 30 ging der Kampf weiter um die Eroberung wirklich ausschlaggebender Machtpositionen. Und zwar in den Ländern, alles auf parlamentarischem Weg und vor allem aber im Reich. Das Jahr 30 hat diesen Kampf mehr oder weniger insofern zum Abschluss gebracht, als mit der damaligen Dezemberwahl kein Zweifel mehr sein konnte, dass der Nationalsozialismus eine siegende, fortgesetzt fortschreitende Bewegung war. Alles andere war demgegenüber beseitigt worden. In einer Reihe von Ländern rückten wir allmählich an die Regierungsfähigkeit heran. Das heißt, wir eroberten die notwendigen Stimmen, die ausschlaggebend waren, ob in diesen Ländern eines Tages entweder Koalitionsform zunächst zu beteiligen, an der Regierung oder die Regierung selbst zu übernehmen. Diese Jahre waren vielleicht die entscheidendsten für den Sieg der nationalsozialistischen Bewegung. Denn bis dorthin über uns unausgesetzt noch das Damoklesschwert der Verfemung zu einer sogenannten Splitterpartei und einer dadurch immerhin außerordentlichen Erschwerung unserer parteipolitischen Tätigkeit. Erst mit dem Jahre 30 ist diese Gefahr beseitigt worden. Und das führte zu einer Umstellung von uns selbst. Denn vom September 30 ab waren wir es, die dann sagten, Kampf der Splitterparteien. Mit Recht. Denn die Partei, die mit 106 Mandaten im Reichstag stand, konnte nur mit Recht sagen, wir sind über die Splitterparteien hinausgewachsen und vor uns liegt dann eine große Zukunft. Und dann begann die weitere Phase, es war der Kampf um die Macht im Reiche selbst. Hauptsächlich im Jahre 32 führte dieser Kampf zu einer endlosen Folge von Auseinandersetzungen und brachte endlich 33 den Sieg. Damit war der Kampf um die Macht dieser Bewegung abgeschlossen. Was ich heute vor 18 Jahren in diesem Saal programmiert hatte, dass die Bewegung nun den Kampf aufnehmen würde um die Macht in Deutschland und dass sie nun nicht mehr ruhen würde bis an den Tag, an dem ihre Fahne in Berlin vom Schloss und vom Reichstag herunterwehen würde. Diese Prophezeiung war mit dem Februar und Märztag 1933 eingelöst worden. Die Partei war wirklich zur Gestalterung des deutschen Schicksals hervorgerufen. Und nun begann eigentlich die größte Arbeit. Jene Arbeit, die auch wieder in ein paar ganz großen Begriffen umreißen können. Das erste war nach der Machtübernahme die Sicherung der Macht. Das ganze Jahr 33 war davon erfüllt. Es war ein ununterbrochenes Anstürmen gegen feindliche Positionen, ihre Auflösung, eine Auflösung feindlicher Verbände, Gewerkschaften und so weiter, Vereinigungen. Das ganze Jahr 33 war nicht als eine Säuberung der noch zurückgebliebenen Widerstandsnächter unserer Gegner und eine Festigung der nationalsozialistischen Bewegung. Das Jahr 34 brachte zum ersten Mal steigend die Sicherungen des nationalsozialistischen Reiches nach außen. Im Frühjahr 34 gab ich den Befehl, die damalige 7 Divisionen Armee auf 21 Divisionen zu vermehren. Ohne dass die andere Welt das zunächst anscheinend bemerkte, ohne dass sie jedenfalls in Lage war, es zu verhindern, ist im Laufe eines Jahres diese Verdreifachung des Heeres eingetreten. Damit ist zum ersten Mal der entscheidende Schritt vollzogen worden, von Deutschland der Ohnmacht und der Schwäche zu einem Reich wieder der Stärke der Kraft und zu einer Kraft, die nicht den Völkerbundsbeschlüssen beruht, sondern einer Kraft, die in der eigenen organisierten Wehrmacht des Volkes ihre Wurzel hat. Allerdings, das ging alles nicht so leicht ab, gewiss ist ja selbst. In all diesen Jahren gab es verblendete, wahnsinnige Schwächlinge, aber auch Treulose, die entweder abfielen oder sich loslassen oder beseitigt werden mussten. Im Wesentlichen war im Jahr 34 dieser Prozess endgültig abgeschlossen. Das Jahr 35 konnte uns nun einen Schritt weiterbringen. Was im Geheimen allmählich aufgebaut worden war, konnte im Jahr 35 der staunenden Umwelt gezeigt werden. Als wir die Wehrpflicht einführten, stand bereits eine höchst respektable deutsche Friedensarmee da. Wir hatten damals schon... alle Voraussetzungen geschaffen, um den Rahmen des Heeres, der Wehrmacht, der gezeichnet wurde, zu unserer Proklamation der Einführung der Wehrpflicht in kürzester Zeit vollkommen auszufüllen. Ich darf nur erwähnen, dass das alles nicht ungefährlich war. Dass das sehr wagemutige Entschlüsse gewesen sind. Und dass, wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, ich schwer abschätzen kann, was mehr Mut erforderte. Tausendmal und wieder tausendmal früher einen fast aussichtslosen Krieg, um die Macht im Staat zu führen oder nur einen einzigen solchen Schritt zu tun. Belastet mit der Verantwortung für eine große Nation. Trotzdem ist dieses Jahr 35 ein Jahr größter innerer Erfolge gewesen in Folge der Festigung des Reiches nach außen. Die deutsche Wehrmacht wuchs nun heran, was die alte Reichswehr uns an Rahmenmöglichkeit bot, wurde nun ausgefüllt und überfüllt. Und als endlich das Jahr 36 kam, da konnten wir einen Schritt weitergehen, nämlich die Souveränität des Reiches nun auf dem gesamten Reichsgebiet wiederherzustellen. Ich möchte hier noch einfügen, dass alle diese Schritte nur erleichtert wurden von einer Erkenntnis, dass uns ein anderer Weg ja gar nicht übrig blieb. Als wir aus dem Völkerbund austraten, gab es keinen anderen Weg, um die deutsche Freiheit wiederherzustellen, als diesen Schritt zu vollziehen. Als wir die Abrüstungskonferenz verließen, gab es keinen anderen Weg, um die gleiche Berechtigung zu erobern für die Aufstellung eines deutschen Friedens- und Kriegsheeres, als uns aus dieser verlogenen Abrüstungskonferenz zu entfernen. Wir mussten den Rücken kehren. Als wir dann endlich im Jahr 35 die 35. Wehrpflicht proklamierten, war jeder andere Versuch, seine internationale Übereinstimmung oder Vereinbarung zu kommen, eben als gescheitert anzusehen gewesen. Man musste diesen Schritt vollziehen. Als ich das Rheinland besetzen ließ, die militarisierte Zone wieder der deutschen Staatshoheit unterwarf, war jeder andere Versuch, dieses deutsche Recht dort herzustellen, als vergeblich anzusehen gewesen, als unmöglich erwiesen worden. Es blieb also gar kein anderer Weg. Dieses Jahr 36 hat im Wesentlichen mit der Herstellung der deutschen Souveränität und der Einführung der zweijährigen Dienstzeit im Großen die deutsche Sicherheit garantiert. Das Jahr 37 diente der Festigung dieses Zustandes. Im Jahr 37 wurde die Wehrmacht konsequent weiter ausgebaut und außenpolitisch wurden jene Klärungen herbeigeführt, die sich heute in den Folgerungen, die wir darauf zogen, als sehr nützlich erwiesen haben. Deutschland hat seine außenpolitischen Beziehungen geregelt und damit eine feste Plattform bekommen für die Vertretung seiner Interessen und für die Wahrnehmung seiner staatlichen und volkslichen Lebensnotwendigkeiten. Das Jahr 1937 war aber noch bedeutungsvoll, als es uns zum ersten Mal vor die Aufgabe stellte, deutsche Rechte in einem anderen Land vor einer Gewalttat sicherzustellen und damit zum ersten Mal vor der Welt zu zeigen, dass die Zeit, in der man ungestraft Deutsche beleidigen oder gar körperlich bedrohen oder schädigen konnte, einmal für immer vorbei war. Und nun stehen wir am Beginn des neuen Jahres. Ich brauche über etwas kein Wort zu verlieren, nämlich über die Festigkeit der nationalsozialistischen Bewegung, der Partei, des Staates, der Wehrmacht. Das alles steht überhaupt außer jeder Betrachtung. Nur unsere Gegner befriedigen daran, von Zeit zu Zeit anzunehmen, dass es nicht fest sei. Gott, wenn es ihnen eine Erleichterung schafft, kann es uns ja gleichgültig sein. Nur dann ist es nicht gleichgültig, wenn sie daraus falsche Schlüsse ziehen sollten oder wollten. Dann muss ich von Zeit zu Zeit aufstehen, um ihnen zu zeigen, dass diese Rechnung falsch ist. Sonst aber können wir damit zufrieden sein, wenn sie annehmen, dass wir in Deutschland nichts mehr zum Essen haben, dass unsere Wirtschaft vollkommen kaputt ist, dass vorgesetzte Straßenkämpfe stattfinden, dass die Partei in einer hellen Auflösung begriffen ist, dass der Staat rund und drüber geht, dass wir keine Einnahmen mehr haben, dass wir kein Geld besitzen und so weiter. Wenn Sie das alles glauben, so kann uns das nur recht sein. Vielleicht schafft es Ihnen einen Eindruck weg, den wir sowieso nicht wünschen, dass Sie unter ihm leiden. Aber das eine ist, wie gesagt, notwendig, dass sich niemand darüber täusche, dass es unmöglich ist, aus derartigen falschen Auffassungen falsche Konsequenzen ziehen zu wollen. Etwa in dem Sinn, dass nun die Zeit gekommen wäre, irgendwie wieder sich an Deutschland zu reiben. Es war daher notwendig, vor einigen Tagen hier einiges Deutliches der übrigen Welt mitzuteilen. Im Übrigen. Im Übrigen sehe ich die Aufgabe dieses und die Aufgabe der folgenden Jahre nun darin, dass wir erstens die deutschen Lebensrechte der Nation vor der Welt gegenüber nunmehr schärfer wie diese vertreten und vor allem, dass wir unsere Ansprüche anmelden auf das, was uns gehört. Und ich kann mich nicht damit zufrieden geben, dass mir jemand entgegentritt und sagt, ja, aber das hat uns der Völkerbund selber sanktioniert, das ist doch, sie haben doch das verloren, das ist doch jetzt zu Recht bestätigt, dass sie das nicht mehr besitzen. Es gibt Dinge, die über jeder solchen formalen Entscheidung weit erhaben sind. Zu diesen Dingen gehören die Lebensrechte und damit aber auch die Lebensvoraussetzungen der Völker. Der Völkerbund existiert nun nicht so lange als die deutsche Nation und er wird auch nicht so lange existieren, als die deutsche Nation noch leben wird. Wir können daher nicht sein oder nicht sein der deutschen Nation von einer so vorübergehenden, zeitlich begrenzten Erscheinung abhängig machen. Für was wir kämpfen, das sind die Lebensgrundlagen unseres Volkes. Es handelt sich hier nicht um Machtprobleme, sondern es handelt sich um Lebensvoraussetzungen. Mehr als was der nationalsozialistische Staat jetzt gearbeitet hat, kann niemand arbeiten. Wir haben ausgenützt, was überhaupt zum Ausnützen war. Wir haben die letzte Arbeitskraft in Deutschland heute in die Produktion hineingeführt. Eines können wir nicht ändern, nämlich den ungenügenden Lebensraum. Wir benötigen daher die koloniale Ergänzung und wir werden von jetzt ab. Und wir werden, Herr, von jetzt ab diese Forderung steigend vor der Welt erheben. Und man soll sich nicht einbilden, dass man uns von irgendetwas mundtot machen kann. Wir werden steigend auf die Kraft des Reiches hinter diese Forderung stellen. Und wenn man im Jahre 33 geglaubt hat, über solche Dinge lachen zu können, so sind sie heute zumindest schon unangenehm. Wenn man aber jetzt noch glaubt, sie übergehen zu können, so wird man vielleicht in 2 oder 3 Jahren einsehen, dass man sie nicht mehr übergehen kann. Und es wird einmal die Zeit kommen, in der man zu diesen Fragen Stellung nehmen wird müssen. Und wir werden dann dem deutschen Volk den zusätzlichen Lebensraum gewinnen, den die Nation braucht. Denn es geht nicht an, dass auf der einen Seite gigantische Länder brach liegen, ohne jeden Sinn und Zweck, einfach tot niederliegen, während nebenan ein bienenfleißiges Volk mangels einer genügenden Lebensgrundlage das Auskommen nicht finden kann. Und ich kann... Und ich kann Ihnen hier nur das wiederholen, was wir so oft sagen. Solange es sich um Menschen handelt, können wir weiß gut was erreichen, weil die beeinflussbar sind. Wenn es sich aber zum Beispiel um das liebe Vieh handelt, hört der menschliche Einfluss eben auf. Außerdem auch das Vieh ist begrenzt in seinem Vermögen. Wir haben so und so viel Kühe, die geben so und so viel Milch und mehr kriegen sie eben nicht. Ob sie einer Kuh nationalsozialistisch oder demokratisch zureden, das ist jetzt nicht gleich. Dasselbe gilt von Hühnern und von allem anderen Zeug, von unserer Fettversorgung auch. Wir bemühen uns zu tun, was wir können. Wir schicken Walfisch, Fangflotten hinaus und so weiter. Wir sehen, dass wir das industrielle Fett, also das Fett, das wir das Seifen und so weiter benötigen, dass wir das aus unserer Kohle gewinnen. Wir tun, was wir tun können. Aber irgendwann und irgendwo ist hier eine Grenze, über die können wir nicht. Und hier hebt sich dann der deutsche Anspruch auf unsere Kolonie, die wir niemand früher gestohlen oder geraubt haben. Erster Völkerbund hat das Und wenn hier von einer Moral überhaupt die Rede ist, dann kann die Moral nur auf unserer Seite liegen. Wir haben unsere Kolonien entweder gekauft oder durch Verträge oder durch Tausch erworben. Und der Völkerbund hat einen nackten Raub sanktioniert, eine Gewalt sanktioniert. Was sagen Sie auch nicht, ob Sie nicht vielleicht etwas anderes wollten? Zunächst kommt man meistens mit Geld, einen Kredit. Ich habe schon neulich erklärt, wir brauchen keine Kredite. Wir treiben nicht ein Luderleben, wie unsere Vorgänger es gemacht haben. Wir wissen ganz genau, das heißt nichts anderes als die erste Bund für ein Linsengericht verkaufen. Ein solcher Kredit ist sehr schnell aufgezehrt. Es ist eine grobe Selbsttäuschung. Was wir brauchen, ist nicht ein Kredit für das Jahr 7 oder 38 oder 39 oder 40, sondern eine Kolonie und Kolonien für immer. Das benötigen wir. Dann gibt es andere, die sagen, ja, wir wollen ihnen die Kolonien ja geben. Die Franzosen kommen und sagen, ha, von uns aus können wir Kolonien bekommen, aber es sind die Engländer, die haben die meisten Kolonien und die Engländer kommen auch, von uns können sie die Kolonien schon bekommen, aber die Franzosen. Wir können uns auch darüber und darin nicht einlassen. Unser Anspruch wird immer an die gehen, die uns Kolonien genommen haben. Und damit komme ich gleich zum dritten Einwand. Es gibt wieder andere, die sagen, ja, wissen Sie, Kolonien, vollkommen einverstanden, aber wir können sie leider nicht hergeben. Aber warum verlangen Sie nicht von anderen welche? Ich könnte ja dazu Antwort geben, das ist überhaupt nicht unsere Angelegenheit. Wenn Sie Kolonien zum Verschenken besitzen, geben Sie sie uns doch. Aber wir haben doch nur ein moralisches Recht, eine Kolonie von jemandem zu verlangen, der sie uns genommen hat. Doch nicht von irgendeinem anderen Staat, der uns keine Kolonie nahm. Auch hier gibt es gar kein Ausweichen. Wir werden ja in den nächsten Jahren steigend diese koloniale Forderung immer wieder erhoben sehen. Und wir werden hier nicht nachlassen. Und so wie wir alle unsere Ziele bisher durchsetzen, werden wir auch das durchsetzen. Wenn mir nun jemand fragt, wie lange wird das dauern, so muss ich ihm leider antworten, so wie einst, ich weiß es nicht. Nur eines weiß ich, dass der Fanatismus, mit dem wir diese Notwendigkeit vertreten, nicht nachlassen wird, sondern immer zunehmen wird. Und dass eines Tages diese Forderung Deutschlands erfüllt werden wird, so oder so, das weiß ich. Dies ist das eine Ziel, das uns jetzt gesteckt ist. Und das zweite Ziel, das heißt jetzt Kampf der Gleichberechtigung des deutschen Volkes in Europa. Das heißt, wenn schon alles von demokratischem Völkerbund verraten wird, von Gleichberechtigung, von Selbstbestimmungsrecht, von demokratischen Abstimmungsrechten, dann bieten wir uns jetzt aus, dass diese Rechte auch den Deutschen zugute kommen. Minoritätsrechte, über die der Völkerbund eifersüchtig war und zu Gericht ist. Oh, zum Beispiel, wenn in, sagen wir, Rumänien ein paar so bluttauerischen Juden ein Herrchen gegründet wird, dann erscheint augenblicklich eine Kommission des Völkerbundes und protestiert dagegen. Es ist weiter ganz selbstverständlich, dass zum Beispiel damit die Dänen nicht unterdrückt werden dürfen. Ganz unsere Auffassung. Sind ja immerhin 3,5 Millionen Dänen. Es ist weiter ganz klar, dass auch andere nicht unterdrückt werden dürfen. Auch unsere Auffassung. Aber es ist für uns genauso klar, dass man auch nicht 10 oder 12 Millionen Deutsche unterdrücken darf und kann. Auch das ist klar. Und man soll sich auch nicht einbilden, dass man uns hier mit irgendwelchen Taschenspielerkunststücken Majoritätsabstimmungen vorschwindeln kann, die nicht existieren. Wir werden steigen jetzt darauf drücken, dass dem deutschen Volk in Europa sein Recht zuteil wird. So oder so. Und so wie wir im Inneren, in Deutschland, dem deutschen Volk das Recht gegeben haben, so werden wir auch den an uns angrenzenden Deutschen dieses Recht zu sichern vermögen. Auch hier wird der Druck dieses Staates und Reiches immer stärker werden. Und wenn die Welt schon so den Frieden liebt, dann sollte vor allem den unterdrückten deutschen Volk an unseren Grenzen den Frieden geben. Das ist es geht nicht an, dass man dann in solchen Fällen immer erklärt, ja, das können wir nicht tun. Tja, wenn es sich um andere handeln würde, dann ginge das, das ist selbstverständlich. Aber wenn es sich um Deutsche handelt, dann können wir das nicht zulassen, weil das eine Verstärkung der deutschen Macht bedeuten würde. Was heißt die Verstärkung der deutschen Macht? Ich glaube, es gibt doch nur Recht auf dieser Welt, besonders seit der Völkerbund installiert wurde. Seit der Zeit haben doch Machtfragen überhaupt zu schweigen. Seit dieser Zeit leben wir doch im Zeitalter des stationierten Rechts. Wir möchten daher nicht, dass die Deutschen für alle Ewigkeit zu Unrecht und in Unrecht und mit Unrecht behandelt werden. Das ist die große Aufgabe, die wir uns jetzt gestellt haben. Wie immer wird das im Leben der Geschichte schwankend hin und her gehen. Aber das eine, das wissen wir Nationalsozialisten, das wissen Sie. Wenn wir uns ein Ziel einmal vorgenommen haben, dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Und ich und wir alle haben es uns einmal vorgenommen, dem deutschen Volk in Europa die in den wilddeutschen Punkten niedergelegte Gleichberechtigung zu sichern. Wir werden uns jetzt im Kampf um die Gleichberechtigung und im Fanatismus dieses Kampfes von keinem Demokraten mehr treffen lassen. Man soll jetzt sehen, dass dieser Kampf um die Gleichberechtigung des deutschen Volkes in den nächsten kommenden Jahren oder Jahrzehnten Europa beherrschen wird. Und ich bin auch hier überzeugt, genau wie im Fall der Kolonien, die Deutschen werden ihr gleiches Recht bekommen. Man kann ja auf die Dauer 10 Millionen nicht unterdrücken, wenn 68 oder 70 Millionen daneben stehen. Ja. Freilich, wenn wir das erreichen wollen, dann täuschen wir uns nicht. Dann muss Deutschland stark sein. Wenn wir diese hier, diese großen Erfolge im Frieden erreichen kommen, dann nur deshalb, weil wir stark geworden sind. Was die anderen abhielt, über uns herzufallen, war nicht irgendein fiktives Recht oder Rechtsbewusstsein, sondern es war nur die Empfindung, dass wenn sie gegen Deutschland anlaufen, dass sie dann vor einem Vorhang von Stahl und Feuer und Eisen kommen. Das hat zurückgehalten. Wir wollen gar nichts anderes als Frieden. Wir haben so große Pläne überall, Sie wissen, dasselbe hat sich einiges durchgesprochen, auch in der Stadt. Ganz ungeheure Pläne. Die sind so groß, dass sie die normalen Demokraten gar nicht fassen können. Das sind Pläne, die nicht in ein oder zwei Jahren zu verwirklichen sind, sondern das sind lauter Pläne, die 10, 15, 20, 30 Jahre benötigen. Ungeheure neue Produktionsprobleme beschäftigen uns. Ungeheure Aufgaben städtebaulicher Art beschäftigen uns. Verkehrsprobleme werden bei uns nun angepackt und sie werden auch gemeistert. Wir reden ja nicht nur, sondern wir handeln letzten Endes dann auch immer. Das sind ungeheure Aufgaben. Wenn wir das alles heute schon der Nation bekannt geben, ich mache das immer partienweise, damit nicht etwas verschluckt wird, dann würden so viele Menschen sagen, das ist überhaupt gar nicht möglich. Sie würden genauso zweifeln, wie sie etwa vor 18 Jahren zweifelten, als ich hier mein Programm verkündete. Das ist auch ein so großes Programm. Es wird auch 18 oder 20 oder 30 Jahre dauern und dann leben wir nicht mehr, da werden andere weiterarbeiten müssen. Kein Volk braucht mehr den Frieden als wir. Aber niemand ist auch mehr entschlossen, sich nicht mehr vergewaltigen zu lassen als wir. Das muss die Welt auch wissen. Was 10 Jahre oder 15 Jahre Vergewaltigung bedeuten, das haben wir ja alle erlebt. Was das für Folgen hat, für Schicksal, für die Zukunft einer Nation, das haben wir alle selbst gesehen. 5 Jahre nationalsozialistischer Wirtschaft haben uns 1.170.000 Kinder mehr gegeben. Das ist mehr als 50% dessen, was wir im Weltkrieg an Menschen verloren hatten. Zusätzlich gegeben. Wir wissen ganz genau, was für uns der Friede ist, aber wir wissen auch, was für uns die Unterwerfung ist oder was die Sklaverei sein könnte. Wir zweifeln nicht, welche Wolke von Immigranten und internationalen Juden und Bolschewisten sie über Deutschland ergießen würde, wenn wir jemals eine Niederlage leiden sollten. Daher, das kann ich Ihnen versichern, werden wir uns stark machen. So stark, dass kein Mensch uns anpacken kann. So wie ich im Frieden, im Kampf um die Macht, wie ich immer auf den Standpunkt stellte. Parteiprogramm ist gut. Ideen sind auch gut. Glaube an dieses Programm ist notwendig. Überzeugung vom Erfolg der Arbeit ist die Voraussetzung jedes Gelingens. Aber, was ich auch predige, Vorsicht ist die Mutter aller Weisheit. Und ich habe die Empfindung, dass wir umso mehr den Nationalsozialismus des Friedens vertreten können, je stärker wir auch für den Kampf vorbereitet sind. Und deshalb schaffen wir Division um Division und Flugzeuggeschwader um Geschwader. Deshalb schützen wir unsere Küsten. Deshalb panzern wir und betonieren wir unsere Grenzen zu, weil wir sicher sein wollen. Und als ich vor 18 Jahren hier vor Ihnen stand und zu Ihnen redete und dieses Programm verkündete, da habe ich keine Zweifel gelassen. Ziel und Sinn dieses Programms soll sein, die deutsche Nation zu erheben. Sie wieder in den Zustand der Freiheit zu bringen, um ihr damit wieder die Lebensmöglichkeiten zu geben. Das war das Ziel. Nicht nur eines Programmes wegen haben wir sie damals aufgerufen, sondern sie sind auch mit diesem Programm und in diesem Programm für die Rechte der deutschen Nation für unser Leben einzutreten. Dass das die andere Welt uns ärgert und so weiter. Gott, wir kennen sie ja, die Kräfte, die dagegen uns setzen. Die sind doch früher bei uns gewesen. Warum sollen die Redakteure der Münchner Post, des Berliner Vorwärts oder der, sagen wir, irgendeine andere Zeitung, warum sollen die plötzlich im Ausland anders schreiben, als sie früher bei uns schrieben? Die lügen und verleiten und verleiten und hetzen und hetzen. Wir haben das in der Heimat ja erlebt. Ich habe neulich dieser internationalen Hetzegilde die Meinung des anständigen deutschen Volkes gesagt. Und hätte annehmen können, dass wenigstens eine Anstandsfrist von 8 Tagen verflossen wäre. mich wieder mit ihren gemeinen Lügen anfingen. Aber so wenig eine Katze das Mausen lassen kann, so wenig ein Jude das Schwindeln oder das Lügen. Und es sind also tatsächlich nicht mal 8 Tage vergangen. Da kommt schon wieder der Just Grundiger und schreibt, dass Deutsche Abmachung von Berchtesgaden an der Landesgrenze von Österreich 40.000 Mann der österreichischen Legion zusammengezogen sind. 40.000 Mann, er hat es genau nachgezählt und ausgerechnet. 40.000 Mann. Und dass eine weitere Gruppe von 10.000 Mann bereit steht, um die Tschechei einzufallen. Und dass überhaupt seit dem 4. da eine neue Mobilmachung stattgefunden hat. Aber es sind nicht einmal 400 Mann an dieser Grenze zusammengezogen. Es ist alles erschwindelt und erlogen. Wir sehen es schon wieder, wie diese gemeinen internationalen Giftmischer Lügen fabrizieren und verbreiten, kaum dass er sie im Einfall zurückgewiesen hat. Wir können daraus eine Lehre ziehen, gegen diese Brut in Deutschland unbarmherzig vorzugehen. Internationale und wir werden sie auch dementsprechend behandeln. Sie können nicht anders als Lügen, verleumden, hetzen, Krieg stiften, wobei wir genau wissen, dass es keinen Krieg gibt, der von dieser journalistischen Brut mitgekämpft wird. Wir wissen ganz genau, dass sie nur verdient. Alle diese Kriegshetzer, die sind die einzigen Verdiener der Kriege, das wissen wir. Wenn heute englische und deutsche Soldaten sich jemals wieder treffen würden, so würden an der Spitze nicht die Hebräer marschieren. Das würden wieder die anständigen Menschen sein, die sich gegenseitig totzuschießen haben, damit dieser sie ungeziffer hetzen und die Völker vergiften kann und dann Geschäfte zu machen in der Lage ist. Wir wollen daraus aber noch eine zweite Lehre ziehen. Nicht zu ruhen und nicht zu rasten. Im Aufbau eines geschlossenen nationalsozialistischen Staates, der Durchsetzung all unserer Organisationen mit dem nationalsozialistischen Geist und mit Ruhe und mit Rast im Aufbau unserer Wehrmacht. Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Die Seele der Welt, zu glauben, dass wir diese Verbrecher jemals belehren können, ist ausgeschlossen. Das ist undenkbar. Zu glauben, dass sie jemals die Wahrheit zugestehen werden, das ist unmöglich. Sie werden hetzen, wo sie können und lügen, so wie sie es in Deutschland gemacht haben. Wir können dagegen nur etwas tun. Vorsichtig sein, den Helm etwas fester aufsetzen und den Kienriemen etwas strammer ziehen und im Übrigen Beine auseinandergespreit und aufgepasst. Sie sollen einmal gegen uns anrennen. Vielleicht wird dann nicht der Bolschewismus über Europa kommen, sondern vielleicht wird dann die Stunde kommen, in der Europa von diesem Feind befreit wird. Vor 18 Jahren sah ich genauso zukunftsfreudig und zukunftssicher in das Leben des deutschen Volkes hinein als heute. Es ist gar kein Unterschied. Und Sie, die Sie mich so oft reden gehört haben, ich glaube nicht, dass einer von Ihnen aufstehen kann oder eine Frau aufstehen könnte und mir vorwerfen könnte, einmal haben Sie doch an der deutschen Zukunft vertagt. Oder einmal haben Sie doch nicht geglaubt. In der schlimmsten Zeit, in der Deutschland ganz da niederlag, da glaubte ich an dieses Deutschland mit der ganzen Inbrunst eines Menschen, der weiß, dass unser Volk gar nicht zugrunde gehen kann. Sie werden vielleicht manches Mal so von irgendeinem Idioten den Einwand hören. Das hält das deutsche Volk nicht aus, oder wenn das so weitergeht, geht Deutschland zugrunde. Mir hat das einmal auch jemand gesagt, so vor nicht so langer Zeit, irgendein ganz bedeutender Mann hat mir das gesagt. Und ich sage ihm dann, Sie Herr, Die deutsche Nation, das deutsche Volk, leben jetzt seit, ich weiß nicht wie viele, 10.000 Jahre. Bestimmt wissen wir es, dass sie seit über 2.000 Jahren leben. Und seit der Zeit hat dieses Volk allerhand mitgemacht. Es hat mitgemacht die Kämpfe um die Freiheit der römischen Weltmacht gegenüber. Es hat mitgemacht die ganzen riesigen Kämpfe in den Stürmen der Völkerwanderungszeit. Es machte dann später mit die ganzen endlosen Kämpfe der werdenden deutschen Kaiserzeit, der Kaisergeschichte. Es machte dann endlich mit die furchtbaren Religionskriege. Das deutsche Volk machte dann mit am Ende einen 30-jährigen Krieg. Es sank von 8,5 auf 3,6 Millionen und es ist bestehen geblieben. Das deutsche Volk machte dann weiter mit später die Kriege im Inneren Europas um die Gestaltung der europäischen Nationalstaaten und es ist bestehen geblieben. Ein 7-jähriger Krieg hat Deutschland nicht ruiniert, es ist bestehen geblieben. Die napoleonischen Zeiten hat die deutsche Nation überdauert, sie ist geblieben. Sie hat endlich überdauert die Kriege von 70 und 71 und sie hat sogar den Weltkrieg überdauert, sie hat sogar die Revolution überdauert, sie hat sogar den Zusammenbruch überdauert. Sie wird uns auch überdauern, da kann man überzeugt sein. Deutschland hat so viel Schlechtes überdauert, dass es seine glanzvolle Wiederauferstehung erst recht überdauern wird. Da können sich alle ganz beruhigen. Und wenn einer sagt, ja, die waren ja vor einem Jahr gezwungen, dass sie die Fettkarte rationieren, kann ich ihm nur sagen, glauben Sie nicht, dass wir daran zugrunde gegangen sind? Wir sind nicht zugrunde gegangen. Es war viel besser, wir haben damals die Fettkarte eingeführt, als wir hätten plötzlich aus unseren Fabriken eine 500.000 oder 1 Million Menschen entlassen müssen, damit ein paar andere unbegrenzt Fett bekommen oder Butter bekommen. Das macht gar nichts. Durch alle diese Schwierigkeiten werden wir durchkommen. Am Ende steht immer unser unerbittlicher und unerschütterlicher Wille, Deutschland groß und stark und damit am Ende doch auch reich und glücklich zu machen. Nichts wird uns davon wegbringen. Das war das Bekenntnis, das ich vor 18 Jahren hier aussprach, und das ist das Bekenntnis, das ich heute nach 18 Jahren hier genauso wiederhole. Und wenn ich das Programm von damals überblicke, dann haben wir doch schon Punkt um Punkt fast erfüllt. Wie viele Punkte sind hier schon nicht bis auf den Buchstaben genau erfüllt worden? Ja, zum Teil darüber hinaus. Du gibst vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, da ist so ein Punkt, da haben sie noch nicht alles erfüllt. Beruhigen Sie sich! Deutschland wird auch noch nicht zugrunde gehen. Die nationalistische Bewegung nimmt nicht im Jahr 38 Ende. Und wir wollen ja auch noch etwas weiter zu tun haben. Beruhigen Sie sich, es geschieht noch sehr genug. Es geschieht das alles noch schnell genug. Wir haben einen neuen Staat aufgebaut. Wir haben den Staat neu bewährt. Wir haben eine neue Wirtschaft in diesen Staat hineingesetzt. Wir haben diesem Staat neue Lebensgrundsätze gegeben. Wer will das noch bestreiten? Und glauben Sie, wir werden auf dem Weg weiterfahren. Und wenn mich etwas stört, dann ist es immer wieder der Blick in die breite Masse unseres Volkes. In diese nicht so komplizierten Naturen. Das sind die Menschen, die nicht so intellektuell verbildet sind, sondern die mehr ihrem gesunden Instinkt nachgehen. Die mehr die Kraft wittern und die Kraft abmessen und nicht sich in tausend Kleinigkeiten verlieren, scheinbarer wissenschaftlicher Prüfungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das ist jene breite Masse, die vor allem grenzenlos treu und anhänglich ist. Wenn ich so in ausländischen Zeitungen lese, dass bei uns eine Zeitung, die schrieb zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich würde mich jetzt nicht mehr auskennen. Und ich hätte mich jetzt entschlossen, den deutschen Kronprinzen zu holen, ihn zum Kaiser zu machen und ihn dann zu bitten, dass er mich zum lebenslänglichen Kanzler macht, damit ich auf diese Weise ein Fundament besitze, um weiterarbeiten zu können. Schreibt eine hochernste, angesehene, bürgerliche englische Zeitung. Da wissen Sie, so schlimm ist es denn wirklich nicht. Ich habe so viel Anhang im deutschen Volk und insbesondere in der Masse des deutschen Volkes, dass ich dazu gar nicht gezwungen bin. 18 Jahre lang habe ich diese Masse getragen Und ich weiß ganz genau, sie wird mich weiter tragen in guten und in schlechten Zeiten. Zeiten gehabt. Daher ist diese Treue und Anhänglichkeit vielleicht den anderen gar nicht so zu Bewusstsein gekommen. Ich habe ja in der Partei auch früher schlechte Zeiten erlebt und ich habe gerade in den schlechten Zeiten gesehen, wie plötzlich die Verlangten meiner ganzen Partei und meiner Führer wie ein Mann hinter mir stand. Und ich weiß, dass es heute im Großen nicht anders sein würde. Wenn jemals Volk in der Deutschland aufsteigen würden, dann weiß ich, dass die ganze deutsche Nation wie ein Mann hinter mir stünde. Dass dann auf einmal den anderen erst die Augen übergehen würden, über den Eindruck der deutschen Geschlossenheit. Ich habe das ja im Jahr 36 erlebt. Das war in der Zeit, in der man drohte einzumarschieren, den Krieg und zu erklären, was weißt du das noch. Ich habe damals in dieser schlimmsten Zeit, wo kein anderer Parlamentarier eine Wahl gemacht hätte, da habe ich die Nation aufgerufen, zur Wahl zu treten. Und die ist mit 99% an die Wahlurne getreten und mit 99% hatte sich zu mir bekannt. Unsere Gegner sagen, aber 1% hat gefehlt. Das Prozent, das schenken wir euch. Das könnt ihr jederzeit in Empfang nehmen. Es wird uns das sehr viel Kosten ersparen in der Zukunft, denn dieses Prozent zieht in dauernden Wechsel fast fortgesetzt durch unsere Strafanstalten. Und es besteht aus unverbesserlichen Wahnsinnigen, aus Narren oder Einfältigen. Aber soweit man von einem deutschen Volk reden kann, hat dieses deutsche Volk seine Stellung bezogen. Und wenn der Deutsche einmal eine Stellung bezogen hat, das sollte in der Regierung aus dem Weltkrieg wissen, dann bringt man ihn so leicht nicht mehr heraus. Und das kann ich Ihnen auch sagen. Es ist sehr schwer gewesen, für den Nationalsozialismus die deutsche Nation zu erobern. Sehr schwer. Das Volk ist uns nicht leicht dazu gelaufen. Was wir aber heute in unserem Besitz haben, das steht auch jetzt fest. Unerschütterlich fest. Und ich glaube, in den letzten Tagen, da hat die deutsche Nation ja Gelegenheit gehabt, sich einmal selbst ein Bild zu machen über das Ergebnis von 5 Jahren nationalsozialistischer Führung. Ich hätte Ihnen ja, wenn nicht die Zahl zu viel gewesen wären, hätte ich Ihnen ja nun 5 Jahre vor uns insgesamt vorhalten können. Dann hätte man erst den Unterschied gesehen. Aber das Entscheidende konnte ich ja gar nicht zeigen. Das ist nämlich das Volk selbst. Denn dann hätte ich in dem Augenblick die Wände des Reichstags niederreißen müssen und hätte nun das deutsche Volk selbst antreten lassen müssen. Und da würde man erst den Unterschied gesehen haben zwischen dem Volk vom Jahr 1932 und dem Volk vom Jahr 1938. Da hätte man erst dann gesehen, welch ein Wandel sich in unserem Volk vollzogen hat. Wie dieses Volk nun nicht eine neue Stellung einnahm, sondern wie es auch eine neue Haltung bekommen hat, einen neuen Stolz und eine neue Zuversicht und eine neue Gläubigkeit. Und wie aus dem eine neue deutsche Kraft gekommen ist. Meine Parteigenossen, es ist unsere Übung, dass wir uns jedes Jahr an den Tag hier treffen. Nächstes Jahr wird es wieder so sein. Und ich bin so überzeugt, dass ich Ihnen nächstes Jahr wieder sagen kann, ein jahrelang wieder hinter uns mit Erfolgen reich. Immer wenn die Gegner glaubten, dass wir in einen Schwächezustand geraten würden, haben sie sich getäuscht. Es war der Beginn eines neuen Erfolgs. Das werde ich Ihnen in einem Jahr wieder sagen können. Und es wird sich das Jahr für Jahr wiederholen. Denn die nationalistische Bewegung hat das deutsche Volk geeinigt, hat es zusammengeschlossen, zusammengefügt und geschweißt. Und immer dann, wenn Deutschland so ganz ein Körper gewesen war, ist Deutschland groß und stark gewesen. Und die Partei und die nationalistische Bewegung, die sind nicht am Ende ihrer Tage, sondern am Beginn. Das ist der Anfang erst einer neuen Zeit, wo sie wird groß werden für unser Volk und für Deutschland. Ja.